9. Lektion. Der schreckliche Hut. Es war ein wunderschöner Frühlingstag, aber Frau Stolze hatte ihren schrecklichen Tag. Ihr Mann kam von der Arbeit nach Hause. Er sah das böse Gesicht seiner Frau und fragte: »Aber Erna, was ist denn? Was hast du? Es ist so schön draußen und da machst du so ein trauriges Gesicht. Weißt du was? Wir holen jetzt Lotte ab und gehen alle drei in die Stadt spazieren. Ohne mich. Ich gehe nicht mit Lotte zusammen in die Stadt.« »Nanu, was ist denn? Seid ihr euch böse?« »Nein, aber sie hat immer so moderne Sachen. Sie hat ein neues Frühlingskleid. Sie hat einen neuen Frühlingshut. Ja, sie hat schon wieder einen neuen Hut. Vor 8 Tagen erst hat sie einen kleinen braunen Hut gekauft und jetzt schon wieder einen großen schwarzen Hut. Und ich? Ich trage immer noch meinen alten Winterhut. Ist das alles? Nun, keine Sorge, du bekommst auch einen neuen Hut.« Nach dem Essen telefonierte Herr Stolze mit der Freundin seiner Frau. »Hallo, Lotte, tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie morgen mit meiner Frau in die Stadt und kaufen Sie ihr einen neuen Hut. Es soll ein kleines Geschenk für Sie sein. Darum sagen Sie bitte zu meiner Frau, dass Sie den Hut brauchen. Und bitten Sie sie um ihren Rat beim Einkaufen. Sie wissen, sie hat einen besonderen Geschmack. Aber einen passenden Hut finden Sie sicher. Diesen kaufen Sie dann. Natürlich auf meine Rechnung. Tun Sie mir den Gefallen? Ich danke Ihnen im Voraus.« »Denk dir, Erna«, sagte Herr Stolz am anderen Morgen seine Frau. »Eben hat Lotte angerufen und sie braucht einen neuen Hut und möchte deinen Rat.« »Wie? Sie braucht schon wieder einen neuen Hut? Unglaublich!« »Aber schau, Liebling, alle wissen doch, du hast einen guten Geschmack.« »Oh ja, ich habe einen guten Geschmack und ich rate ihr gut.« Am Nachmittag gingen beide Freundinnen zusammen einen Hut kaufen. Sie probierten und probierten immer wieder einen anderen, aber sie fanden nichts. Der eine war zu modern, der andere machte alt. So ging es 2 Stunden. Da endlich fand Frau Stolze das Richtige, einen großen roten Hut mit einem grünen Band. »Lotte, Lotte«, rief sie, »sieh dir nur diesen hier an. Ist das nicht ein schönes Modell?« Die Freundin sah sich den schrecklichen Hut an und sagte nichts. »Ja, probier den mal an. Er ist sehr hübsch.« »Findest du?« fragte die Freundin mit großen Augen. »Ja, er steht dir ausgezeichnet.« »Auch das grüne Band?« »Ja, gerade das ist etwas Besonderes.« »Meinst du wirklich? Dann nehme ich ihn. Du hast ja einen guten Geschmack.« Lotte zahlte und sagte leise zur Verkäuferin: »Schicken Sie den Hut zu Herrn Stolze, Fürstenstraße 2. Herr Stolze kam nach Hause und fand das Paket. Er öffnete es und sah einen großen roten Hut mit einem grünen Band. »Nein, diese Frauen«, dachte er, »sie haben schon einen besonderen Geschmack. Aber sie finden es wohl schön.« Er brachte seiner Frau das Paket und sagte: »Schau, Erna, hier habe ich ein kleines Geschenk für dich.« »Was? Ein Hut? Du kaufst einen Hut ohne mich? Sei nur ruhig, Liebling, es gefällt dir sicher.« Als Frau Stolze das Paket öffnete, schrie sie: »Was? Der schreckliche Hut? Aber Liebling, was ist denn? Es ist doch dein Geschmack.« »Ja«, weinte Frau Stolze, »es war mein Geschmack für Lotte.« Im Einkaufsrausch. »Es ist Sommerschlussverkauf«, sagte Rudolf zu seiner Frau. »Da könntest du mir etwas besorgen. Ich brauche eine neue blaue Krawatte. Vielleicht findest du etwas Passendes.« »Gut, mache ich«, nickte die Frau. »Ich habe auch schon daran gedacht. Ich gehe gleich heute Nachmittag einkaufen.« Als Rudolf abends nach Hause kam, fand er seine Wohnung verschlossen. Seine Frau war noch nicht zurück. »Sie wird bei einer Freundin sein«, dachte Rudolf. Er zog seine Hausschuhe an und begann die Zeitung zu lesen. Nach einer guten Stunde klingelte es. »Die Schlüssel hat sie also auch noch vergessen«, sagte sich Rudolf und ging die Tür öffnen. Draußen stand ein Transportarbeiter. »Ich bringe die Gartengarnitur«, sagte er freundlich. »Ich habe sie aber nicht bestellt«, wunderte sich Rudolf. »Sie nicht, aber Ihre Frau hat sie heute Nachmittag gekauft«, erwiderte der Mann. Rudolf ließ sich in einem der Gartenstühle fallen und dachte über die Unternehmungslust seiner Frau nach. Jetzt verstand er, warum sie nicht zu Hause war. Da klingelte es wieder. Diesmal war es seine Frau. »Entschuldige, dass ich dich störe, aber ich habe wirklich alle Hände voll. Sie war mit vielen Paketen und Tüten beladen. Diese Sachen haben mir so gefehlt«, sagte sie. »Und wenn der Sommer zu Ende geht, muss man an den Winter denken.« Sie begann auszupacken. Da kamen zwei Sommerblusen zum Vorschein, drei Paar Strümpfe, Stoff zu einem Hauskleid, eine Abendtasche, ein Morgenrock, sechs Likörgläser. »So viel hast du eingekauft«, wunderte sich Rudolf. »Brauchst du das alles wirklich?« »Was heißt brauchen?« Die Frau fühlte sich gekränkt. »Du hast mich doch selbst zum Sommerschlussverkauf geschickt.« »Ganz recht. Und die blaue Krawatte, die du mir besorgen solltest?« »Ach, die Krawatte. An die habe ich wirklich nicht gedacht.«